Die Mitglieder des demokratischen Aufbruchs, sagte sein stellvertretender Vorsitzender Bernd Findeis, fühlten sich doppelt betrogen. Von ihrem Vorsitzenden Wolfgang Schnur, der ihr Vertrauen enttäuscht habe, und von den früheren Machthabern, denen Findeis vorwarf, ihren Kampf gegen die Demokratie fortzusetzen. Der Stasi war der Knüppel, mit der die SED alle oppositionellen Kräfte schlug. Jetzt ist wieder zugeschlagen worden. Wohl kalkuliert zu einem Zeitpunkt, an dem dem demokratischen Aufbruch der größte Schaden entsteht. Wir haben innerhalb von 4 Tagen keine Gelegenheit, mit den Bürgern darüber zu sprechen. Die Liste der ehemaligen Stasi-Mitarbeiter sei eine Zeitbombe gegen die Gesellschaft, erklärte Findeis, wenn nun immer wieder zu befürchten sei, dass Männer und Frauen im politischen Rampenlicht als Stasi-Mitarbeiter enttarnt werden könnten. Wir fordern deshalb eine konsequente Entstalinisierung der DDR. Entstasiierung. Rainer Eppelmann, wie Schnur Mitbegründer des demokratischen Aufbruchs, sieht in dem Bekenntnis seines alten Freundes eine schwere menschliche und politische Tragödie. Ich bin traurig und empört, wozu die Staatssicherheit und die SED Menschen gebracht und gemacht hat. Deshalb braucht der demokratische Aufbruch am Wahlsonntag umso mehr das Vertrauen und die Unterstützung aller. Wir wurden von einem Freund enttäuscht, erklärte Eppelmann, doch damit sei seine Partei nicht handlungsunfähig. Schließlich habe der demokratische Aufbruch im vergangenen Herbst nicht den Stasi-Mitarbeiter Schnur zum Vorsitzenden gewählt, sondern den mutigen, tüchtigen Rechtsanwalt, der vielen Menschen im Lande in schwieriger Zeit zur Seite gestanden habe. Dies, so Eppelmanns Hoffnung, müssten die Menschen in der DDR verstehen und bei der Wahl am kommenden Sonntag berücksichtigen. Ich rechne an dieser Stelle mit dem guten Gedächtnis, der Sensibilität und der Weisheit und der politischen Erfahrung der DDR-Bürger. Ich gehe nicht davon aus, dass das, was heute offenbar geworden ist, politisches Kapital ist, das für den demokratischen Aufbruch negativ zu Buche schlägt. In Schnurs langem Zögern, sich zu seiner Vergangenheit zu bekennen, vermutet Eppelmann Angst vor der Wahrheit. Angst vor den politischen Konsequenzen, in den Tagen vor der Wahl Schaden von der Partei abzuwenden, sieht Eppelmann nicht als Motiv. Besonders enttäuscht zeigte er sich darüber, dass Schnur ihn und seine Partei von dem Eingeständnis der Wahrheit nicht persönlich informierte, sondern dass die Nachricht von der West-CDU kam und er sie selber aus den Medien erst erfuhr. Bis zu diesem Zeitpunkt habe er auf dem Standpunkt gestanden, das Wort eines Freundes habe mehr Gewicht als die Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern der Staatssicherheit. Auch wenn er zu der Gruppe im Vorstand seiner Partei gehörte, die Schnur bereits am Montag nahelegte, ohne an dessen Wort zu zweifeln, seine politischen Ämter bis zur Klärung des Sachverhalts niederzulegen. Heute habe er vergeblich mit Schnur zu sprechen versucht. Aus medizinischen Gründen sei er nicht an dessen Bett gelassen worden. Anders Ministerpräsident Modrow, den Schnur zu sich gebeten hatte. In diesem Gespräch, so Modrow, sei es um Persönliches gegangen. Schnur habe ihn um den Schutz seiner Familie gebeten. Gesprochen worden sei auch über die Vorwürfe gegen Modrow und Gysi. Sie seien verantwortlich für die Verleumdungskampagne gegen Schnur. Der Generalsekretär des demokratischen Aufbruchs, Gutschke, hatte diese Vorwürfe erhoben, von denen sich Eppelmann, der morgen zum Parteichef gewählt werden soll, jetzt distanzierte. Soweit zu den Bemühungen des demokratischen Aufbruchs, den politischen Schaden für sich so kurz vor der Wahl in erträglichem Rahmen zu halten. Über die Reaktionen aus den Reihen der Christdemokraten in der Bundesrepublik und in der DDR berichtet unser Berliner Kollege Lutz Krieger. Für die Führung des demokratischen Aufbruchs ist der Fall Wolfgang Schnur, eigener Bekundung nach, ein schwerer Schlag, 4 Tage vor der Wahl in der DDR. Die stellvertretende Vorsitzende Kögler, heute in der CDU-Landeszentrale, beurteilte diese nun bekannt gewordene Mitarbeit des DA-Vorsitzenden Wolfgang Schnur beim Staatssicherheitsdienst als typisch für das, was in der DDR, wie sie sagte, immer noch möglich ist. Frau Kögler in der CDU-Zentrale in Berlin-West. In der Zeit des Beginns unserer Revolution habe ich oft den Satz gesagt, es ist immer noch alles möglich. Dieser Satz sollte eigentlich für Hoffnung stehen, aber gleichzeitig ist es ein Satz, der für Realität steht. Es ist immer noch alles möglich. Die Revolution ist noch nicht beendet. Es gibt noch Dinge, die durchzustehen sind. Und dazu einzuordnen ist auch die Situation, in die wir jetzt eingetreten sind. Tatsache ist, seit Montag weiß die CDU-Spitze in Bonn, dass der Fall Schnur wirklich ein Fall ist. Bundeskanzler Kohl erfuhr davon freilich erst nach CDU-Generalsekretär Rühe gestern in Cottbus. Berlins CDU-Landesvorsitzender Eberhard Diepgen war gemeinsam mit dem Bremer CDU-Vorsitzenden Neumann dazu außersehen, Schnur den Abschiedsbrief des CDU-Generalsekretärs Rühe im Krankenhaus heute zu überreichen. In der Pressekonferenz indes wurde deutlich, dass der Abtritt von Wolfgang Schnur auch für die gesamte Zusammenarbeit zwischen DDR, CDU und Bundes-CDU auf der einen Seite, demokratischer Aufbruch in der politischen Allianz auf der anderen Seite, einen Bruch erfahren hat. Die Union geht auf Distanz zum demokratischen Aufbruch. Natürlich ist dies eine schwierige Situation für den demokratischen Aufbruch. Dennoch steht für uns die Integrität des demokratischen Aufbruchs, seine politischen Zielsetzungen nach wie vor als unterstützenswert da. Der demokratische Aufbruch, der in eine schwierige Lage durch die Belastung des Vorsitzenden getreten ist, ist in seiner Zielsetzung eine politische Gruppierung, die wir nach wie vor unterstützen. Soweit der Bremer CDU-Landeschef Neumann. Das Opfer eines Unternehmens statt Sicherheitsdienst ist Schnur wohl kaum. Die Informationen über seine seit langem bestehende Mitarbeit ist aus anderen politischen Kreisen der DDR-westlichen und östlichen Medien zugespielt worden. Wohl jenen, die nicht wollten, dass an der Spitze des demokratischen Aufbruchs ein verkappter Stasi-Mann sitzt. Schnur ist eigenem Bekunden nach, aber auch der Einschätzung bestehender Sicherheitsbehörden in der DDR, persönlich gefährdet. Er steht aus diesem Grund unter Bewachung. Der eingestandene Sündenfall des Wolfgang Schnur war seit heute Mittag natürlich Spitzenmeldung in allen Rundfunkprogrammen in Ost und West. So erstaunt es nicht, dass der Fall Schnur in Windeseile zum Tagesgespräch in der ganzen DDR geriet. Christian Boos mischte sich auf dem Ostberliner Alexanderplatz unter die Passanten und wollte von ihnen wissen, was sie denn von der ganzen Sache hielten. Das ist eine Sauerei, dass sowas überhaupt vorkommt, würde ich sagen. Dass das jetzt erst so spät bekannt geworden ist, das ist mir unbegreiflich. Haben Sie schon gehört, dass der Herr Schnur jetzt zugegeben hat, dass er doch für die Stasi gearbeitet hat? Nee, habe ich noch nicht gehört, aber würde mich nicht wundern. Es gibt ja nur drei Anwälte, die früher diese hochgeschätzte Position hatten und damit ist völlig klar, dass er damit zu tun haben musste. Die Frage ist, warum man jetzt darum rumeiert und warum das heute zur Tagesordnung kommt, warum man darüber spricht und warum man ihn nun gerade in den Mittelpunkt drückt und ihn damit eigentlich diffamieren möchte. Also Sie finden das dann nicht ehrenrührig, oder? Eine schwere Antwort. Ich glaube, wer in dieser Position arbeitet, dort oben, der musste damit zu tun. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt ehrenrührig ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man die alle unter der Lupe nehmen würde, ob er dann der Einzige wäre. Das klingt so, als wenn Sie ihn entschuldigen würden. Also entschuldigen möchte ich ihn auf keinen Fall, ja. Nun ist der Herr Schnur von seinen Parteiämtern beim demokratischen Aufbruch zurückgetreten. Finden Sie es richtig? Ich mag den Aufbruch sowieso nicht, also ist mir das scheißegal. Nun hat ja die Bundesregierung am Anfang der Woche noch eine Art Ehrenerklärung für Herrn Schnur abgegeben. Was sagen Sie denn dazu? Selber schuld. Wird Sie das in dem Wahlverhalten beeinflussen? Er ist ja anderer Vorsitzender gewesen. Nach meiner Meinung beeinflusst das gar nicht. Denn die Partei, die ist ja maßgebend. Glauben Sie, dass das die Wahl beeinflussen wird, dass sich herausgestellt hat, dass Herr Schnur vom demokratischen Aufbruch für die Stasi gearbeitet hat? Wird sehr hoch dasteht. Der Herr Schnur vom demokratischen Aufbruch hat ja zugegeben, dass er doch für die Stasi gearbeitet hat. Das ist eigentlich eine Sauerei. Da haben aber alle Staatsanwälte und bei uns hier. Die wurden alle unterdrückt. Und wer das nicht zugibt, ne, den haben sie noch nicht gegriffen. Das ist der Wahlkampf der PDS. Das klingt ja so, als wenn Sie trotzdem Verständnis für Herrn Schnur hätten. Ja, aber straff. Wer war denn frei bei uns? War denn überhaupt einer frei? Eine Akte haben wir alle. Wird das die Wahl beeinflussen? Ich denke doch. Wird auf jeden Fall noch einen Einfluss nehmen. Davon kann wahrscheinlich noch die SPD profitieren. Was sagen Sie denn dazu, dass Herr Schnur zurückgetreten ist? Zeit. Bin sehr enttäuscht. Also, ich habe es nicht geglaubt. Ich meine, er hätte sich eher stellen müssen. Ich glaube, er hatte schon eher gewusst als das vorher. Hätte er früher zurücktreten müssen? So ist es. Er hätte viel Unheil verhindern können. Nun hat die Bundesregierung ja Anfang der Woche, obwohl sie schon Hinweise darauf hatte, dass Herr Schnur bei der Stadtsicherheit arbeitet, ihm noch eine Art Ehrenerklärung ausgestellt. Was sagen Sie dazu? Das ist genauso schlimm. Das ist noch schlimmer. Dass Herr Schnur noch geschützt wurde von der Bundesregierung. Der Herr Schnur vom demokratischen Aufbruch hat zugegeben, dass er doch für die Stadtsicherheit gearbeitet hat. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist ein bisschen stark. Ein starkes Stück. Ein sehr großes, starkes Stück, muss ich Ihnen sagen. Eine große Enttäuschung für uns. Auch für Sie persönlich eine Enttäuschung, gell? Ja. Haben Sie große Stücke auf ihn gesetzt, oder? Naja, große Stücke, aber man erhofft sich doch was, ne? Würde ich sagen. Was haben Sie sich denn erhofft? Nur, dass es mal ein bisschen anders wird, als wie jetzt zur Zeit hier ist. Wird sich das auf die Wahlen auswirken? So richtig würde ich sagen, hat keiner so zu irgendeiner Partei Vertrauen. Die offiziellen Bonner Reaktionen zum Fall Schnur fasst abschließend Peter Quay zusammen. Die Verblüffung in Bonn über Schnurs wahren Hintergrund war komplett. Am Morgen erschien beim CDU-Generalsekretär Volker Rühr ein Abgesandter von Schnurs Partei, Demokratischer Aufbruch, und brachte endgültige Sicherheit. Der Kanzler hatte schon am Dienstagabend von dem ungefähren Ausmaß der Schuld Schnurs erfahren. So groß war die Betroffenheit in ganz Bonn, dass die Affäre nicht mal zu zahlreichen Attacken auf den politischen Gegner umgemünzt wurde. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel warf Bundeskanzler Helmut Kohl vor, durch sein Verhalten der Politik der DDR schweren Schaden zugefügt zu haben. Kohl habe die Vorwürfe gegen Schnur seit Wochen gekannt, meinte Vogel. Diejenigen, die die Anschuldigungen als Verleumdungskampagne bezeichnet hätten, müssten sich fragen lassen, ob sie ihrer Verantwortung gerecht geworden seien. Vogel spielte damit auf Rühe und den parlamentarischen Staatssekretär im innerdeutschen Ministerium, Ottfried Hennig, an, die Ehrenerklärungen für Schnur abgegeben hatten. Hennig war in seinem Amt von Schnur mit wichtigen Angaben über bedrohte Personen in der DDR vor dem 8. November versorgt worden. Bundesinnenminister Schäuble als Chef des Verfassungsschutzes sagte zu der Frage, wann die Regierung über Schnurs Verfehlungen informiert worden sei, die Regierung habe keine eigenen Erkenntnisse gehabt. Schäuble heute vor der Presse. Im Übrigen wissen Sie, dass es im Bereich der Nachrichtendienste seit Wochen durch Überläufer und sonst solche Hinweise und Gerüchte gegeben hat. Und wir haben ja dazu auch die entsprechende Erklärung gehabt. Aber eigene Erkenntnisse haben wir keine gehabt. In Leipzig sagte der Bundeskanzler bei einer Wahlveranstaltung, in einem so gravierenden Fall und kurz vor einer so wichtigen Wahl wie in der DDR habe die Wahrheit ans Licht gemusst. Der Kanzler sprach von menschlichem Versagen und einer bitteren Erfahrung, obwohl er nach wie vor Vertrauen in den demokratischen Aufbruch habe, der wertvolle Anstöße für die Entwicklung in der DDR gegeben habe. Ansonsten war die offizielle Reaktion in Bonn eher dürftig, was den wahren Grad der Betroffenheit zeigt. Für die Grünen erklärte Pressesprecher Franz Stenner, die DDR-Bürger wüssten selbst am besten, dass mit einer Stasi-Vergangenheit belastete Politiker in den Gremien neuer Parteien in der DDR nichts zu suchen hätten. Es falle jedoch auf, dass hiesige CDU-Politiker mit Ehrenerklärungen und Ehrenworten in den letzten Jahren eher ohne große Fortüne hantiert hätten. Auffallend dabei, dass sich Politiker der Grünen nicht zu zahlreicheren Erklärungen entschlossen. Seinen letzten Auftritt in der DDR vor dem Wahlsonntag hatte Bundeskanzler Helmut Kohl heute am späten Nachmittag in Leipzig. Ganz anders vorgestellt hatte sich wohl das konservative Wahlbündnis Allianz für Deutschland diese Abschlussveranstaltung in der sächsischen Metropole. Aber auch hier verpatzte der Fall Schnur die Regie. Welche Rolle Wolfgang Schnurs spätes Eingeständnis bei Kohls Wahlkampfbesuch in Leipzig dann schließlich spielte, berichtet Edgar Heinz. Der Generalsekretär des Demokratischen Aufbruchs, Oswald Wutzke, trat auf und gab den Rücktritt Schnurs bekannt. Offenbar hat Kohl Druck auf ihn ausgeübt, als er erfuhr, dass der bisherige Vorsitzende des Demokratischen Aufbruchs ein Teilgeständnis abgelegt hat. Aber dieses Thema spielte auf der Kundgebung eigentlich keine Rolle, denn natürlich war es den Betroffenen peinlich. Kohl ließ sich lieber feiern. Er war ja der letzte prominente Redner auf dem Balkon der Leipziger Oper. Dort, wo die Redner der Montagsdemo auftraten. Sicher an die 200.000 Menschen waren gekommen, schwarz-rot-goldene Fahnen und Helmut-Helmut-Rufe beherrschten die Szene. Helmut, nimm uns an die Hand, zeig uns den Weg ins Wirtschaftswunderland. So stand es auf einem Transparent. Und Helmut Kohl unterstützte diese Parole. Ich bin sicher, dass wir in wenigen Jahren unter der Voraussetzung einer vernünftigen Politik hier in Leipzig, in Sachsen und überall in der DDR erleben werden, dass auch hier ein Wirtschaftswunder möglich sein wird. Warum denn auch nicht? Die Menschen in Leipzig sind so klug, so intelligent, so fleißig und so zuverlässig wie die in meiner Heimatstadt Ludwigshafen. Kohl versprach Unterstützung auf dem künftigen Weg. Schließlich hätten die Menschen in der Bundesrepublik das Glück gehabt, auf der Sonnenseite zu stehen. Jetzt sei Solidarität mit der DDR selbstverständlich. Kohl glaubt auch, dass die deutsche Einheit nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Wenn in 22 Monaten, am 31. Dezember 1992, der große europäische Markt jetzt noch mit 320 Millionen Menschen und wie ich denke, dann mit 336 Millionen Menschen noch am Ende dieses Jahrzehnts erleben, um die Wende des Jahrhunderts, wenn wir das neue Jahrhundert gehen, dass dieser alte europäische Kontinent, unser Abendland, sich wieder als jung und dynamisch erweisen wird. Und die Leipziger und die Sachsen werden dabei sein und ihren Beitrag leisten. Damit es in der DDR schnell aufwärts geht, forderte Kohl die Leute auf dem Karl-Marx-Platz auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen und natürlich den Kandidaten der Allianz für Deutschland, also DSU, CDU und demokratischem Aufbruch, die Stimme zu geben. Und niemals mehr den Weg einer sozialistischen Indoktrination zu gehen. Der Verdacht, dass während der Kohl-Rede doch noch die alten Kräfte am Werk sind, kam auf, als zweimal der Strom ausfiel. Als Kohl dann wieder zu hören war, meinte er: Liebe Freunde, jetzt sind wir wieder beisammen und der letzte Stasi-Bohrer hat doch keine Wirkung gehabt. Soll Michail Gorbatschow sowjetischer Staatspräsident mit neuen exekutiven Vollmachten werden? Am heutigen dritten Sitzungstag wird im Volksdeputiertenkongress darüber die Entscheidung fallen. Der Wahlgang läuft gerade. Aber, weiß Eduard Neumeier in Moskau, die neue Zeit in der UdSSR, das bedeutet nicht automatisch neue Schnelligkeit. So schnell wählen die Reusche nicht. Sie hätten den einen, könnte man in Abwandlung eines alten deutschen Spruches sagen. Doch haben die Volksdeputierten in Moskau nun gleich drei Kandidaten und inzwischen wählen sie den künftigen Präsidenten der UdSSR, so es keine Hindernisse dazu gab. Sie diskutieren unter Umständen über Michail Gorbatschow, den aussichtsreichsten Kandidaten, über Nikolai Ryzhkov, den Ministerpräsidenten, der gestern zur Überraschung von vielen als zweiter Kandidat genannt wurde, und über Vadim Bakutin, den Innenminister, der schon gestern erklärte, seine Nominierung könne ja wohl nur ein Witz sein. Folgt man der Tagesordnung für die von Montag bis Mittwoch angesetzte außerordentliche Sitzung des Volkskongresses, dann dürfte morgen das Ende absehbar sein. Morgen also soll Michail Gorbatschow vereidigt werden und seine Inaugurationsrede halten. Dabei hätte eigentlich heute früh das Ergebnis der Präsidentenwahl schon feierlich verkündet, dann dem Präsidentenalt abgenommen und schließlich seiner Antrittsrede gelauscht werden sollen. Es scheint indessen, als machten die Volksdeputierten in Moskau ernst mit der Demokratie, die Michail Gorbatschow seinem Lande in geradezu ungebührlichem Tempo aufnötigen will. Denn nicht mehr wie früher sind Diskussionen verpönt, nein, die Sowjets geben sich geradezu mit Leidenschaft dem neuen Sport des Meinungsstreites hin. Das kann zuweilen fast krankhaft wirken, wie etwa die abendlichen Fernsehsendungen zeigen, in denen auf allen Kanälen endlos und gnadenlos palavert wird. Und die russische Neigung, sich bis ins Kleinste zu verlieren, ist unter den Vorzeichen der neu gewonnenen Redefreiheit kaum noch zu bremsen. So wird die Regie dieses Volkskongresses Opfer dieser Leidenschaft. Während gestern die Änderung des Artikel 6 der Verfassung über die Führungsrolle der Partei und des Artikel 7 über die Aufgaben der parteitreuen Gliederungen, Gewerkschaften, Komsomol und andere ohne großes Engagement vollzogen wurden und weniger als 10% der abgegebenen Stimmen für die alten Verhältnisse abgegeben worden waren, sah das kurz nach Abstimmungsschluss schon anders aus. Es ging um die Verfassungsergänzung und die Vollmachten des künftigen Präsidenten. Und da fühlen sich nun doch seither viele herausgefordert. Kaum einer der Dutzende Paragraphen des Präsidentengesetzes bleibt ungeschoren. Ging auch das meiste wie gewünscht durch, so gab es auch zu vermeintlichen Details Anmerkungen. Ein Teil mückischer Deputierter störte sich an der Begrenzung des Wahlalters für den Präsidenten auf 65 Jahre und verwies darauf, dass Konrad Adenauer, Charles de Gaulle und Ronald Reagan in weit höherem Alter noch gewählt wurden. Doch gravierend muss man es nennen, dass die Volksdeputierten bei der Debatte um die Rechte des Präsidenten im Falle eines Notstandes Gorbatschow die Grenzen aufzeigten. Sie machten einen Unterschied zwischen Ausnahmezustand und Kriegsrecht. Und das macht auch Sinn. Ein Erdbeben in Armenien verlangt eine andere Behandlung als ein Bürgerkrieg. Der Präsident kann künftig das Kriegsrecht, wie es heißt, im Interesse der Sicherheit der UdSSR nach eigenem Ermessen verhängen. Aber die Verhängung des Ausnahmezustandes ist davon abhängig, dass der oberste Sowjet in Moskau mit 2/3 Mehrheit zustimmt und dass die Führung einer betroffenen Republik einverstanden ist. Zwar gibt es auch da noch die Möglichkeit, sich über eventuelle Einsprüche hinwegzusetzen, aber die jeweilige Republik kann die Rücknahme dieser Maßnahme verlangen. Während sich in der Sowjetunion die inneren Machtstrukturen zu verändern beginnen, macht man sich in den USA ganz andere Gedanken, und zwar im Bereich der Militärstrategie. Und hier wiederum geht es um die Nuklearstrategie der NATO, auf gut Deutsch also, um den Einsatz von Atomwaffen. Was Aspin, Vorsitzender des Streitkräfteausschusses beim US-Repräsentantenhaus, kommt zu überraschenden Schlüssen, nachdem er eine Geheimstudie des Pentagon gelesen hat. Zu den Überlegungen Aspins, Joachim Lenz aus Washington. Die Indizien sind eindeutig, sagt Les Aspin, der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Repräsentantenhaus. Die NATO ist mittlerweile in der Lage, einen sowjetischen konventionellen Angriff mit konventionellen Mitteln siegreich zurückzuschlagen. Der Einsatz von NATO-Atomwaffen ist dazu nicht länger erforderlich. Les Aspin zieht seinen Schluss nach der Lektüre einer Pentagon-Geheimstudie. Danach ist die Vorwarnzeit vor einem sowjetischen konventionellen Angriff immens gestiegen. Der einseitige Abzug sowjetischer Truppen aus Europa gestattet schon jetzt der NATO eine konventionelle Verteidigung. Wenn aber ein Vertrag über konventionelle Abrüstung in Europa in Kraft tritt, so Aspin, kann die NATO sowjetische Attacken sogar zurückschlagen ohne Preisgabe eigenen Territoriums. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte gehen US-Militärs heute davon aus, einen konventionellen Sowjetangriff auf die NATO ohne den Einsatz von Atomwaffen also abwehren zu können. 40 Jahre lang war es Bestandteil der NATO-Militärstrategie, dass nur mit Hilfe des Einsatzes eines nuklearen Waffenmixes die sowjetische Militärwalze gestoppt werden kann. Deshalb wurden in Europa immense Lager von Atomwaffen aller Art angelegt. Deren Sinn, so Aspin, stellt das Pentagon nun selbst in Frage, denn in der Geheimstudie sei, anders als bei ihren Vorgängern, gar keine Rede mehr vom Nuklearwaffeneinsatz bei sowjetischer konventioneller Attacke. Daraus schließe er, dass dieser Einsatz auch nicht länger notwendig sei zur Verteidigung Europas. Ein Pentagon-Sprecher wies darauf hin, dass der Einsatz von Atomwaffen in der Studie auch deshalb unerwähnt geblieben sein könne, weil diese Frage im gegenwärtigen Stadium des deutschen Vereinigungsprozesses besonders heikel sei. Die NATO sei auf Atomwaffen in Europa als Mittel der Abschreckung auch künftig angewiesen. Überdies sei ein auch nur vorübergehender Verlust von NATO-Territorium, wie er derzeit bei sowjetischer Attacke noch denkbar sei, falls die NATO dies nicht mit Kernwaffen verhindert, im Widerspruch zur NATO-Strategie der Vorneverteidigung. Generalstabschef Paul ließ erklären, für die militärische Führung der USA sei die Beibehaltung der nuklearen Abschreckung in Europa als Bestandteil der NATO-Strategie der flexiblen Antwort unverzichtbar. Das Pentagon beantragt derweil Haushaltsmittel für eine neue Generation von Atomwaffen für Europa. Noch in diesem Monat soll die Ausschreibung für die Fottl, die Follow-on to Lance, die neue weitreichende Kurzstreckenrakete erfolgen, die der Planung nach auf bundesdeutschem Territorium zu stationieren wäre, die aber, so heißt es inoffiziell, bis zum Eintritt des Krisenfalls auch in den USA oder in Großbritannien zu lagern wäre. Seit Wochen widersprechen hochrangige Mitglieder der Bush-Mannschaft einander in der Einschätzung der sowjetischen militärischen Bedrohung und den daraus für die US-Rüstung zu ziehenden Konsequenzen. Pentagon-Chef Cheney hält den Wandel in Moskau für jederzeit und rasch umkehrbar. Darum gelte es, schon aus Gründen der Vorsicht, bei den alten Bedrohungsanalysen zu bleiben. CIA-Chef Webster dagegen hält den sowjetischen Wandel für weitgehend unumkehrbar, selbst für den Fall eines Gorbatschow-Sturzes. Der im Pentagon beheimatete Chef des militärischen Geheimdienstes CIA mag dem CIA-Kollegen nicht widersprechen. Zu einem ganz anderen Thema. Der Kinderpsychologe und Psychotherapeut Bruno Bettelheim ist tot. Wie heute bekannt wurde, setzte der hochbetagte Bettelheim, der zuletzt in den USA lebte, seinem Leben selbst ein Ende. Eine Würdigung des Lebenswerks von Bruno Bettelheim enthält der Nachruf von Irene Meissner. Familienstreit schwächt die Regierungspartei Mitterrands. Im Anschluss an diese Korrespondentenberichte, wie immer um 13 Uhr, die internationalen Pressestimmen. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat sein Ziel erreicht. Der Kongress der Volksdeputierten wählte ihn zum ersten legalen Staatspräsidenten der Sowjetunion, der ähnliche Vollmachten besitzt wie das Staatsoberhaupt der USA. Gorbatschow braucht sie, um seine Politik der Perestroika, also der grundlegenden Reform des Sowjetsystems, endlich verwirklichen zu können. Das neue Amt versteht er auch nicht mehr allein als Partei, sondern in erster Linie als Staatsamt. Der Einfluss der KPdSU wird damit zurückgedrängt, obwohl Gorbatschow Generalsekretär bleibt. Über die Wahl im Kongress der Volksdeputierten, bei der Gorbatschow deutlich weniger Stimmen erhielt als erwartet, berichtet Hermann Krause. Schon vor Eröffnung der Sitzung des Volkskongresses war ersichtlich, dass der neue Präsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow heißen wird. Neben dem Rednerpult vor der Kongresstribüne stand nämlich erstmalig ein Tisch, darauf die Verfassung in Buchform, daneben die Staatsfahne. Dass das Ergebnis der geheimen und namentlichen Wahl, die noch gestern Abend stattfand, aber erst heute feierlich verkündet wurde, dann doch nicht so eindeutig für Gorbatschow ausfiel, war die eigentliche Überraschung. 1329 Deputierte stimmten für ihn, 495 votierten mit Nein, 54 Stimmzettel waren ungültig. Dennoch, nach Bekanntgabe des Ergebnisses, langanhaltender Beifall für Gorbatschow, der dann eben an jenem Tisch seinen Verfassungseid ableistete. Ich schwöre feierlich, den Völkern unseres Landes treu zu dienen, die Verfassung streng einzuhalten, Rechte und Freiheiten der Bürger zu garantieren, die hohen Pflichten des Präsidenten der UdSSR, mit denen ich beauftragt bin, gewissenhaft zu erfüllen. Somit ist Michail Sergejewitsch Gorbatschow der erste gewählte Präsident der Sowjetunion. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, da gestern Innenminister Bakatin und Ministerpräsident Ryschkow, die vorgeschlagen worden waren, ihre Kandidatur ablehnten. Wiederum Applaus für Gorbatschow, der sichtlich bewegt dann ans Rednerpult trat und sich für das Vertrauen bedankte. In seiner ersten Rede als Staatspräsident betonte er die Fortsetzung seiner Politik der Perestroika. Das Amt des Präsidenten bezeichnete er als Garant zur Durchsetzung von Demokratie und Glasnost. Er werde dazu beitragen, dass der friedliche Weg zu einer humanen, demokratischen und sozialistischen Gesellschaft fortgesetzt werde. Bei der Montage des bürokrativen Systems gehe es darum, die fortschrittlichen Kräfte zu vereinigen. Als Präsident wolle er dazu beitragen, dass die Rechte der Republiken und autonomen Gebiete gewahrt werden, sagte Gorbatschow. Er stehe für die Souveränität im föderativen System der Sowjetunion. Im außenpolitischen Teil seiner Rede sagte der Präsident dann zur deutschen Frage Folgendes. Einen besonderen Platz nimmt die deutsche Frage ein. Sie steht heute im Mittelpunkt der europäischen Politik. In diesen Tagen musste ich mehrmals unsere Position dazu erklären. Sie ist sowohl unserem Volk als auch allen interessierten Seiten bekannt. Ihr Wesen besteht darin, dass die Wahrnehmung des natürlichen Rechtes der Deutschen auf die Einheit ein für allemal die Möglichkeit eines von deutschem Boden ausgehenden Krieges ausschließen muss. Daraus folgt dann alles Weitere. Sowohl die Beachtung der Rechte der vier Mächte als auch der Unantastbarkeit der Grenzen. Es muss eine Verbindung mit dem gesamteuropäischen Prozess stattfinden. Der Beitritt eines Gesamtdeutschlands zur NATO ist für uns unannehmbar und es besteht die Notwendigkeit eines Friedensvertrages über die Anerkennung der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges. Eine von vielen erwartete Trennung zwischen dem Amte des Generalsekretärs und des Präsidenten schloss Gorbatschow für die nächste Zukunft aus. Die Interessen der Perestroika, die ja von der Partei auch vertreten werden, seien entscheidend, meinte der Präsident. Unser Land erlebt jetzt eine schwere Zeit. Wenn wir aber energisch und entschlossen handeln werden, so schloss Gorbatschow seine Rede, so schaffen wir es gemeinsam, die Schwierigkeiten zu überwinden. Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat Gorbatschow Glückwünsche zu seiner Wahl zum Staatspräsidenten übermittelt. In den Telegramm heißt es, der Umgestaltungsprozess in der Sowjetunion werde von allen Deutschen mit großer Anteilnahme und Zuversicht verfolgt. Hiermit verbindet sich die Hoffnung, dass sein Gelingen auch zu einer weiteren Annäherung in Europa und zur Vertiefung der deutsch-sowjetischen Beziehungen beitragen wird. Inzwischen ist der Bundespräsident in Prag eingetroffen, wo er an einem historischen Datum vom tschechoslowakischen Staatspräsidenten Václav Havel auf der Burg empfangen wird. Am 15. März 1939, also vor 51 Jahren, hatten Hitlers Armeen unter Bruch des Münchner Abkommens die restliche Tschechei besetzt und das Protektorat Böhmen und Mähren geschaffen. Havel, der als Dramatiker eine erhöhte Sensibilität für historische Daten, für Symbole hat, wählte dieses für Deutsche und Tschechen gleichermaßen bedenkenswerte Datum bewusst. Wie von Weizsäcker ist er der Ansicht, dass dieser durch die Vergangenheit belastete Tag nun entlastet werden sollte. Dazu ein Kommentar von Wilhelm Fuchs. Nur ein tschechoslowakischer Präsident, der in seinen ersten Ansprachen an das eigene Volk die Vertreibung der Sudetendeutschen aus deren angestammten Heimat nach 1945 als unmenschliche Tat bezeichnete und der fähig war, die einstigen deutsch-böhmischen Landsleute um Vergebung für zugefügtes Unrecht zu bitten, konnte ohne innere Vorbehalte den deutschen Bundespräsidenten zu einem Staatsbesuch gerade zum 15. März bitten. Und nur ein Bundespräsident, dessen feinnervige, nachdenkliche Interpretation der deutschen Geschichte und dessen humanistisches Weltbild zur Wertschätzung des heutigen Deutschlands bei allen seinen Nachbarn so entscheidend beigetragen hat, konnte die Einladung Václav Havels, gerade am heutigen Tag sein Gast auf dem Prager Hradschin zu sein, so unbefangen annehmen. Denn der 15. März ist ein besonderer Tag in der Geschichte der deutsch-tschechischen Beziehungen. An diesem Tage waren im Jahre 1939 im Morgengrauen die Truppen Adolf Hitlers unter Missachtung aller ein halbes Jahr zuvor in München eingegangenen Garantien ohne Vorwarnung in die wehrlose Rest Tschechoslowakei eingebrochen und hatten das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren im Großdeutschen Reich errichtet. Der braune Führer selbst war noch am selben Tag nach Prag geeilt, um aus einem Fenster der alten böhmischen Königsburg, die jahrhundertelang auch dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs als Sitz gedient hatte, das Schauspiel der unterworfenen ehemaligen tschechoslowakischen Hauptstadt zu genießen. Noch einmal war ein deutscher Gast just am 15. März in Prag eingetroffen, als Walter Ulbricht immer aufdringlicher danach gedrängt hatte, zu einem Staatsbesuch an der Moldau empfangen zu werden, ließ der damalige tschechoslowakische Staatschef, der verschlagene, aber wie alle Tschechen geschichtsbewusste Antonín Novotný, den ungeliebten, geschichtlich unbedarften oder dickfälligen Staatsratsvorsitzenden ins historische Messer rennen. Ausgerechnet aus dem Fenster, aus dem einst Adolf Hitler die Stadt beäugt hatte, ließ er Ulbricht das Abendrot genießen, wobei die Fotografen fleißig ihres Amtes walteten. Als Ulbricht den Braten endlich roch, war es zu spät. Zornig reiste er noch am selben Tage in sein heimisches Pankow zurück. Von Weizsäcker besucht Prag am 15. März nicht von ungefähr. Und auch Havel hat ihn zu diesem Datum nicht aus Heimtücke eingeladen. Im Gegenteil. Der Bundespräsident kennt Havels Werke und Ansichten. Er schätzt sie. In seiner Weihnachtsansprache hat er ausführlich aus einem Brief des damaligen noch Dissidenten zitiert. Und Havel hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er von Weizsäcker als einen der vornehmsten demokratischen Geister der Gegenwart betrachtet. Gerade dass beide Staatsoberhäupter heute zusammenkommen, soll als weithin sichtbarer symbolischer Akt gelten, dass für alle Zeiten ein Abschnitt zu Ende geht, der unsägliches Elend über beide, über Deutsche und Tschechen gebracht hat. Mit dem heutigen Tage soll der 15. März 1939 ein Tag der Trauer für die einen und ein Tag der Schande für die anderen ausgemerzt werden. Mit dem heutigen Tage soll ein wirklich neues Kapitel in der Geschichte zweier Völker mitten in Europa anheben, die durch Geschichte und Tradition, durch Lebensauffassung und Kultur doch weit mehr sind als bloße Nachbarn. Deutschland für die Tschechen wieder als Bindeglied, als Brücke zu Europa, welche Vision. Dass beide Nationen gerade in der jetzigen so labilen, hoffnungsvollen wie gefahrenreichen Zeit Repräsentanten vom ethischen Zuschnitt eines Weizsäckers und eines Havel haben, ist ein besonderes Glück. Jesus, nicht Cäsar, ist die Devise Havels. Die Bergpredigt als Richtschnur zum Handeln, eine Grundüberzeugung Weizsäckers. Das Bild ist abgegriffen, aber diesmal stimmt es. In Prag wird heute wirklich eine erste Seite in einem neuen Buch beschrieben. Viele bundesdeutsche Politiker aller Parteien haben in den Wahlkampf der DDR für den ersten freien Urnengang am kommenden Sonntag eingegriffen. Aber nicht alle waren würdige Repräsentanten einer alles in allem vorbildlichen Demokratie. Viele von ihnen kümmerten sich mehr um die eigene Parteipolitik und um die Bundestagswahl im Dezember als um die Interessen der DDR-Bürger und eines gemeinsamen Deutschlands. Viele Menschen in der DDR haben sich durch diesen ruppigen Wahlkampf bedrängt gefühlt. Mit diesem Satz kritisierte der Ehrenvorsitzende der SPD in beiden Teilen Deutschlands, Willy Brandt, den Auftritt dieser Bundespolitiker. Der Ex-Kanzler und Friedensnobelpreisträger muss es ja wissen, denn auch er hat für die Sozialdemokraten in den DDR-Wahlkampf an vielen Orten eingegriffen. In Bonn berichtete Willy Brandt heute über seine Erfahrungen. Dazu Informationen von Gerd Lotze. Es war nur folgerichtig, dass Willy Brandt, der sich vom ersten Tag der Wende in der DDR für eine Einheit der beiden deutschen Staaten eingesetzt hatte, nicht nur in der DDR auf vielen Veranstaltungen gesprochen hat, sondern auch in der Bundesrepublik seine Gedanken und Erfahrungen zur öffentlichen Diskussion stellte. Brandt hatte stets, wo immer er in der DDR auftrat, unterstrichen, dass er nicht als der Mann einer Partei gekommen sei, sondern als ein Politiker, dem nationale Ziele mehr gelten als parteipolitische. Deshalb heute auch sein Appell. Was immer sonst die Parteien in der Bundesrepublik trennen mag, sie sollten ein gemeinsames Interesse daran haben, dass aus den Wahlen in der DDR am Sonntag als eindeutiger Gewinner die Demokratie hervorgeht. Die kurzatmige und rechthaberische Berufung auf allein Artikel 23 des Grundgesetzes hat sich nicht als ein Königsweg, sondern als ein Holzweg erwiesen. Bei den Landsleuten in der DDR konnte der Eindruck aufkommen, Ihr Wort sei im Prozess des Zusammenschlusses nicht mehr gefragt. Bei den Verbündeten der Bundesrepublik machten sich Irritationen geltend, da sie sich über Inhalt und zeitliche Abfolge der deutschen Pläne nicht hinreichend informiert fühlten oder sogar den Eindruck gewannen, sie sollten überspielt werden. Brandt begrüßte die jüngste Kurskorrektur der Bundesregierung, wonach die ersten konkreten Schritte einer Vereinigung auf frühestens 1991 terminiert wurden. Bedauerte allerdings, dass es zu keiner gemeinsamen Arbeit der großen Parteien in der Bundesrepublik gekommen sei, obwohl er eine große Koalition zum Zwecke der Vereinigung für nicht erforderlich hält. Die nationale Einheit ist zweifellos in erster Linie Sache der Deutschen. Aber sie ist, woran wir jetzt erinnert werden, nicht deren Sache allein. Es ist von großer Bedeutung, dass vernünftig und zeitig geklärt wird, wie das geeinte Deutschland europa- und sicherheitspolitisch eingebettet sein wird. Brandt mahnte, den Konsultationen im KSZE-Prozess hinreichend Beachtung zu schenken und auch mit der Formel 2+9 mit den 9 unmittelbaren deutschen Nachbarstaaten Beratungen zu führen. Wie wichtig dies sei, war, so Brandt, bei der dilettantischen Behandlung der Frage der polnischen Westgrenze erkennbar geworden. Über seine Erfahrungen als Beobachter und Redner in der DDR zog er die Schlussfolgerung: Meines Erachtens war es nicht nötig, so viel Unsitten bundesdeutscher Wahlkämpfe in das wahlpolitisch jungfräuliche DDR-Gelände zu exportieren. Ich meine, es war zum Beispiel ganz und gar unzulässig, Wähler in der DDR damit einschüchtern zu wollen, dass Hilfen des Bundes von ihrem Wohlverhalten in der Wahlkabine abhängig sein würden. Das hat sich ja gesteigert bis hin zu der Parole: Ohne Kohl keine Kohlen. Mit Bitterkeit registrierte Brandt die bösen Unterstellungen, die Sozialdemokraten befänden sich in der politischen Nähe zu den bisher regierenden Kommunisten oder seien gar von diesen unterwandert. Er brachte deshalb den Gedanken ins Spiel, dass nach der DDR-Wahl vielleicht der Bundespräsident mit den Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien über diese Wahlkampferfahrungen mit dem Ziel sprechen sollte, derartige Auswüchse in Zukunft zu verhindern. Eine Woche nachdem die Vereinigten Staaten auf die Gefahr aufmerksam machten, weil im libyschen Rabta ein chemisches Werk, das mit deutscher Hilfe erstellt wurde, Nerv- und Senfgas erzeugt würde, ist diese Fabrik abgebrannt. Die Libyer sprechen von Sabotage durch die Amerikaner und Israelis. In Washington und Jerusalem wird dies jedoch strikt dementiert. Dem lässt Republikan nun die Mailänder Zeitung Corriere della Sera. Der Kongress krönt Gorbatschow. Es beginnt ein neuer Akt in der sowjetischen Geschichte. Die kommunistische Partei verzichtet auf ihr Machtmonopol. Und Gorbatschow befindet sich einmal mehr alleine auf der Bühne, ohne Rivalen, selbst das Bild des umstrittenen und leidvollen Wandels personalisierend. Es ist eine paradoxe Situation, vor allem im Zusammenhang mit einem Prozess, der das Land auf dem Weg zur Demokratie bestärken soll. Aber die Vorgänge in Moskau spiegeln auch wieder, dass dieser Staat sich noch in der totalen Umwandlung befindet. So die Einschätzung im Corriere della Sera. Schließlich der Kommentar in der niederländischen Zeitung Trouw. Das Sowjetimperium bekommt wieder einmal einen richtigen Führer. Jemand, man kann es ruhig sagen, mit diktatorischen Befugnissen nach der Tradition der Zaren und eines Mannes wie Josef Stalin. Wir können von Glück sprechen, dass es sicherlich Michail Gorbatschow sein wird. Jemand, der in den ersten 5 Jahren seiner Führung gezeigt hat, dass er mit der Macht umgehen kann. Aber es bleibt das Problem, dass der Sowjetunion nach Gorbatschows Abtreten von der Bühne eine Verfassung aufgebürdet bleibt, die als Maßanzug für die Gestalt von Gorbatschow entworfen wurde und ihm deshalb wie angegossen sitzt. Wird dieser Anzug einem Nachfolger dann ebenso gut passen? Zu einem anderen Thema. Mit der ersten Runde der sogenannten 2+4-Konferenz zur deutschen Wiedervereinigung in Bonn beschäftigt man sich bei der italienischen Zeitung La Stampa. Es gibt eine starke französische Irritation, heißt es aus französischen Delegationskreisen. Paris, das die Forderungen Warschaus nach einer internationalen Garantie für die Unverletzlichkeit der Grenzen unterstützt, habe wenig Vertrauen in die Intentionen des Kanzlers, der jedes Abkommen vor der Wiedervereinigung ablehne und der unermüdlich die deutsche Priorität betone. Der französische Protest hat zwei Resultate gebracht, wobei das eine mehr symbolischen als politischen Wert hat. Die Formulierung 2 plus 4, bisher für diese Konferenz benutzt, wurde fallen gelassen. Aber vor allem wird nun auch Warschau dabei sitzen, wenn die Siegermächte und die beiden Deutschland über die Oder-Neiße-Grenze sprechen werden. Zu den von La Stampa angesprochenen französischen Irritationen einige Bemerkungen aus französischen Zeitungen. Zunächst aus L'Humanité. Am Montag hat Bundeskanzler Kohl François Mitterrand gerügt, weil er Oscar Lafontaine empfängt. Jenen Oscar Lafontaine, der in Paris, wo man sich Sorgen um dessen Befürwortung eines deutschen Austritts aus der NATO macht, angeblich nicht gut angeschrieben ist. Soweit ist es gekommen. Kanzler Kohl erteilt dem französischen Staatspräsidenten Lehren und glaubt wohl, dass sein Vorstoß nach Osten es ihm erlaubt, dem Westen gegenüber als Herrscher aufzutreten. Eine Arroganz, der endlich Einhalt geboten werden muss. Nach dem Brand in der Chemiefabrik von Rabta hat der libysche Revolutionsführer Gaddafi den deutschen Bürgern in seinem Land mit Vergeltung gedroht. In Tripolis erklärte Gaddafi, wenn sich Beweise für westdeutsche Geheimdienstaktivitäten ergeben, dann müssten die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland mit Gegenreaktionen rechnen. Offensichtlich wegen des Brandes in der Chemiefabrik von Rabta hatten heute vor der Botschaft der Bundesrepublik in Tripolis etwa 2000 Menschen demonstriert. In Bonn wurden die Verdächtigungen Gaddafis als unzutreffend zurückgewiesen. Die Regierungschefs der Bundesländer haben eine deutsch-deutsche Ministerpräsidentenkonferenz vorgeschlagen. Diese solle unmittelbar nach der Bildung der Länder in der DDR zusammentreten, erklärte der nordrhein-westfälische Regierungschef Rau heute nach einem Treffen der Ministerpräsidenten in Bonn. Unmittelbar nach der Volkskammerwahl am Sonntag wolle man das weitere Vorgehen abstimmen. Der bayerische Ministerpräsident Streibel teilte mit, einer Arbeitsgruppe der Chefs der Staatskanzleien werde die Aktivitäten der Bundesländer in der DDR koordinieren. So wolle man beim Aufbau einer rechtsstaatlichen und leistungsfähigen Verwaltung und Gerichtsbarkeit helfen. In einer Erklärung wird die bevorstehende Wahl in der DDR als ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur deutschen Einheit bezeichnet. Ob und auf welchem Weg sie verwirklicht werde, müssten die neue Ostberliner Regierung und die Bevölkerung der DDR selbst entscheiden. In Ostberlin hat heute der Hauptausschuss der DDR-Partei Demokratischer Aufbruch das Vorstandsmitglied Eppelmann zum amtierenden Vorsitzenden gewählt. Damit ist der evangelische Pfarrer auch Spitzenkandidat des DA für die Volkskammerwahl am Sonntag. Aus der Partei ausgeschlossen wurde ihr bisheriger Chef Schnur. Er war gestern mit dem Eingeständnis zurückgetreten, für das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet zu haben. Schwierigkeiten, die Bilanz könne sich sehen lassen. So wertet DDR-Regierungssprecher Wolfgang Mayer die viermonatige Arbeit des Kabinetts Modrow. Als Regierung des Volkes und später der nationalen Verantwortung hat sie aus zuletzt 13 Parteien und Gruppierungen zusammengesetzt, ohne Zweifel ein umfangreiches Arbeitspensum bewältigt. Nach der letzten Sitzung des Ministerrats hob Regierungssprecher Mayer einige Punkte heraus. Grundlegende gesetzliche Bestimmungen wie Änderung der Verfassung mit Verzicht auf den Führungsanspruch der SED, ferner Wahl-, Vereinigungs-, Parteien- und Reisegesetz. Zum Zweiten die Öffnung der DDR hin zur Marktwirtschaft, dann Beschlüsse für begleitende soziale Maßnahmen im Rahmen einer Sozialcharta. Weiter hob er solide Schritte hin zu einem einigen deutschen Vaterland hervor und nannte schließlich die Tatsache erwähnenswert, dass die DDR außenpolitisch ein berechenbarer Partner geblieben sei. Trotz Abwanderung und Streiks, trotz ständiger Einmischung, trotz Gerüchten und Diskreditierungen, so der Regierungssprecher, könne das Kabinett Modrow zweifellos Beachtliches vorweisen. Und das, ohne dass eine Mark zur Unterstützung der Wirtschaft aus der Bundesrepublik herübergekommen sei. Als größten Erfolg für Modrow und seine Mannschaft wertet Mayer, dass es der Regierung in engem Zusammenwirken mit allen demokratischen Kräften gelungen ist, das Land auf den Weg aus der Krise zu bringen, das Land in Richtung Stabilisierung zu bringen. Und ich glaube, es ist auch bis zu einem gewissen Grade gelungen, vielen Bürgern in diesem Lande bewusst zu machen, dass es weder zu ihrem noch zum Nutzen auch der Bürger der BRD ist, wenn man sich Hals über Kopf in das Abenteuer Vereinigung stürzt.